Ja, der Einfluss der unabhängigen Kirchen in Südafrika hat sich gewandelt. Vielleicht muss man dazu auch ein Stück zurück in die Geschichte des Landes gehen. Die Geschichte der Kirchen in Südafrika ist natürlich nicht ohne die weiße Kolonialisierung und die Geschichte der Apartheid zu betrachten. Wir können zwei Ströme unterscheiden. Die äthiopischen Kirchen, die Ende des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen wurden als Reaktion auf die weiße Missionierung. Sie sind durchaus zu verstehen als Emanzipationsbewegung der Schwarzen, die sich nicht den weißen Missionaren unterordnen wollten. Und dann die Zionist Churches, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet wurden. Und die größte ist eben die Zionist Church, die ZCC. Die waren vor allem ein Zufluchtsbecken für arme, marginalisierte Südafrikaner. Sie waren in erster Linie nicht politisiert, wurden dann auch während der Apartheid-Zeit, als die anderen Kirchen schon sehr stark im Widerstand engagiert waren, eher belächelt. Mittlerweile findet aber ein Umdenken statt, weil sie haben sich im Grunde um die Diakonie gekümmert. Sie haben sich um Gemeinwesenarbeit gekümmert, den Zusammenhalt der armen Gruppen, haben auch durchaus zum Selbstbewusstsein marginalisierter Gruppen beigetragen. Und insbesondere die ZCC, die einen sehr rigorosen Lebenswandel predigt, Moralität, die Leute dürfen nicht rauchen, die dürfen nicht trinken, waren schon Keine immer, Drogen auch? keine Drogen natürlich nicht, ja, waren auch schon zu Apartheid-Zeiten sehr beliebte Hausangestellte, weil viele weiße Südafrikaner, die Lieblingsbeschäftigung war oft den Strich an der Whiskyflasche, ob jetzt der schwarze Hausangestellte getrunken hat oder nicht. Bei den ZCC-Mitgliedern wussten sie, die trinken auf jeden Fall nicht, die wurden gerne genommen. Und somit haben diese Kirchenmitglieder einen bescheidenen Aufstieg aufgenommen, waren aber eher so die armen, marginalisierten Gruppen, ja, und ja. Das ist ja nur ein Teil der Kirchen. In Südafrika gibt es ja ein sehr buntes Feld von Kirchen und Glaubensrichtungen. Ein anderes sind die Pfingstkirchen. Da muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Die haben ja auch einen großen Boom in den letzten Jahren. Was gibt es da für verschiedene Gruppen? Wir haben die alten Pfingstkirchen, die 1906 begann die Pfingstbewegung in den USA und die fassten sehr schnell Fuß auch in Südafrika. Die Zionist Church bewegt sich auch in der Pfingsttradition, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Es gab also immer eine Pfingstbewegung in Südafrika, sowohl schwarze als auch weiße Pfingstler. Und am Ende der Apartheid-Jahre schwappte dann auch aus den USA erstmal diese neue charismatische Bewegung, die wir jetzt weltweit erleben, charismatische Erneuerung oder dritte Welle, erst auf weiße Südafrikaner, die etwas weniger isoliert waren als schwarze Südafrikaner, über. Und Was unterscheidet denn diese neuen Charismatiker von den alten? die neuen Charismatiker, die jetzt insbesondere auch unter den schwarzen Südafrikanern einen großen Zulauf finden, sprechen im Grunde eine neue Mittelschicht an. Also sie haben genau wie die alten Pfingstler, sie betonen die Kraft des Heiligen Geistes, die Heilung, sie praktizieren Zungenrede. Aber sie sind eher Kirchen, die vielleicht in bester protestantischer Tradition eine Arbeitsethik predigen und dadurch weiße und schwarze neue Mittelschichten angesprochen werden, die nach dem Ende der Apartheid auch so ein Stück entwurzelt sind. Also wenn man es ganz grob ausrichten könnte, die alten Zionisten für die arme, marginalisierte Bevölkerung auf dem Land und in den Townships und die neuen charismatischen Kirchen für die aufstrebende Mittelschicht. Versuchen denn die Pfingstkirchen politisch Einfluss zu nehmen? Denn das ist ja auch ihr Thema ganz besonders. Sie versuchen Einfluss zu nehmen auf Inhalte, die ihrer Religion widersprechen. Sprich, sie sind gegen Abtreibung, sie sind gegen homosexuellen Ehe. Aber da das neue Südafrika eine der liberalsten Verfassungen der Welt hat, bringen sie zwar ihren Widerspruch vor, aber sie können nicht richtig Einfluss nehmen. Es gibt allerdings eine afrikanische, das ist die African Christian Democratic Party, eine Partei, die von charismatischen Kirchen, den charismatisch-pfingstlerischen Kirchenführern gegründet wurde und sitzt auch noch ein Abgeordneter im Parlament. In unserer Reihe über wachsende Kirchen in Süd- und Mittelamerika, den USA, Asien und Afrika sprechen wir heute mit der Politologin Helga Dicko über die Kirchen in Südafrika. Frau Dicko, welche Rolle spielen denn eigentlich die Kirchen nach der Apartheid, also die historischen Kirchen in Südafrika, im Vergleich zu diesen anderen Kirchen? Bei den historischen Kirchen muss man beachten, dass wir da natürlich auch verschiedene Zweige haben. Wir haben einmal die reformierten Kirchen, die während der Apartheid im Grunde die theologische Legitimation für die Apartheid lieferten. Und wir hatten die eher englischsprachigen Kirchen, die in dem Moment, als keine politische Institution mehr im Lande tätig sein konnte, sich als Stellvertreter dieser politischen Organisation sahen und auch politisch aktiv im Sinne von politischen Forderungen stellten. Ja. Also die Apartheid kritisch waren dann? Ja, ja. Das war dann eher die katholische Kirche? Nein, das war die katholische Kirche, das war die anglikanische Kirche, man denke an Desmond Tutu. Das waren aber auch Pfingstler wie Frank Chikane. Also das ging durch ein ganzes Spektrum von Kirchenführern, die sich dann in die erste Reihe des Widerstandes stellten. Die haben natürlich nach dem Ende der Apartheid erstmal ihre Rolle verloren, suchen die jetzt auch noch und sehen sich in der Rolle nach wie vor des Wachhundes, den sie auch schon während Apartheid-Zeiten gespielt haben, aber sind nicht mehr in erster politischer Front. Wir haben ja darüber gesprochen, dass gerade die charismatischen Kirchen sehr stark wachsen sind. Wie ist denn die Mitgliederentwicklung in den historischen Kirchen in Südafrika? Die historischen Kirchen, bis auf die katholische Kirche, verlieren Mitglieder. Woran liegt das? Also es gibt insgesamt ja weltweit eine charismatische Erneuerungsbewegung. Also wir haben in der katholischen Kirche, innerhalb der katholischen Kirche, innerhalb der anglikanischen Kirche eine charismatische Erneuerung. Aber offensichtlich erfüllen die neuen charismatischen Kirchen eher diese spirituellen Bedürfnisse und auch das Bedürfnis nach Heimat, nach geistiger, aber auch Gruppenheimat. Diese charismatischen Kirchen sind sehr auf die Individuen bezogen. Die Leute treffen sich einmal in der Woche in Kleingruppen. Die Leute scheinen sich da wohler zu fühlen als in diesen großen historischen Kirchen. In unserer Reihe über wachsende Kirchen in Süd- und Mittelamerika, den USA, Asien und Afrika, sprachen wir heute mit der Politologin Helga Dicko über die Kirchen in Südafrika. Ich danke Ihnen.